Hallo, wir sind wieder da. Wir sind eine Gruppe von Schülern und Schülerinnen, die mit großer Freude Radio machen. Wir haben letztes Jahr mit dem Projekt Schulradio angefangen und seither hat uns das Radiofieber nicht mehr losgelassen. Wir möchten uns vorstellen. Wir sind die Redaktion. Ich bin Anna. Ich bin Inigo. Ich heiße Josephine. Auch dabei José Luis und Juan. Unsere neue Sendung heißt Dinge Geeks. Und ein bisschen Lampenfieber haben wir schon. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es ist soweit. Unser Thema heute, Berlin vor 20 Jahren. Die Maueröffnung. Wir haben Mitschüler und Mitschülerinnen gefragt, wo sie am Tag der Maueröffnung waren, was sie da gemacht haben und wie sie den Tag erlebt haben. Und das haben sie uns geantwortet. Hallo, ich bin die Anne. Am Tag der Mauerfall war ich 5 und ich habe leider nichts mitgekriegt. Hallo, ich bin Nacho. Ich war damals 12 Jahre alt. Ich war zu jung und die Nachrichten waren für mich nicht sehr wichtig. Hallo, ich bin Pilar und was mich betrifft, war ganz anders als meine Schule. Ich war in Deutschland und habe alles, was passiert ist, am Fernsehen gefolgt. Die Leute waren glücklich und es war eine Stimmung wie Weihnachten. Die West-Berliner waren so froh, dass sogar in den Kneipen Freibier gab. Zum ersten Mal seit Jahren waren die Deutschen wieder vereint. Hallo, wir sind Anna, Javier und Idoya. Als die Mauer in Berlin am 9. November 1989 gefallen ist, war ich sehr jung. Deshalb kann ich mich nicht sehr gut daran erinnern. Ich glaube, dass ich in der Schule war und wir haben an die Freude der Familien gedacht. Es war ein Wunder, ein wichtiger Schritt für Berliner, Deutsche und die ganzen Menschen in allgemein. Ich freue mich daran. 1989 arbeitete ich noch bei Comansa. Ich weiß nicht konkret, woran habe ich in diesem Moment gedacht, aber glaube ich sicher dachte an meinen Schriften, die ich einige Jahre vor in einem Besuch mit meiner Familie an den Mauer geschrieben hatte. Die Nachricht war in diesen Tagen das Wichtigste und natürlich man folgte sie bei jedem Tagesschau. Es war wunderbar, dass die Mauer nach vielen Jahren gewaltfrei gefallen ist. In diesem Moment war ich nicht so interessiert über die Nachricht. Schade, ich habe diesen Tag vergessen. Nur erinnere ich mich an ein angenehmes Gefühl, als ich die Nachricht gehört habe. All hard words, just a break in the wall. All in all it was, all just breaks in the wall. Hallo, ich heiße Roberto und ich will etwas erzählen über diesen Tag des Falls des Mauer. An dem Tag des Falls erinnere ich mich sehr genau. Also, ich habe nicht im Kopf das Bild, wo damals war ich und was machte ich gerade. Ich habe aber viele Erinnerungen und Bilder jener spannenden Zeiten. Zum Beispiel vom Sommer und Herbst 1989. Die Demonstrationen in Leipzig durch die evangelische Kirche, die 40er Jubiläum von der DDR, also als die Leute buhten Honecker, der Besuch von Michail Gorbatschow und der Kuss beiden Dirigenten. Wir alle glaubten, dass so etwas passieren konnte, weil im Sommer viele DDR-Bürger durch die tschechische und die ungarische Grenzen nach Österreich und Deutschland flüchteten und die realsozialistischen Regime fielen, aber nicht so schnell und überraschend. Nach dem 9. November habe ich ja die Bilder um die Leute über die Mauer mit Hammer und Spitzen beim Feiern, die mit den Trabis sehr gerne fröhlich über die geöffneten Grenzen nach West-Berlin flüchteten und die Bessis ihnen applaudierten und umarmeten. Später kamen die Probleme, es ist aber eine andere Geschichte. Anna, wo warst du, als die Berliner Mauer fiel? Als die Berliner Mauer fiel, war ich in Pamplona. Und es tut mir leid, aber ich habe keine Ahnung, woran ich allererst gedacht habe. Wie hast du den Tag der Maueröffnung erlebt? Ich erinnere mich nur an die Tagesschau mit vielen zufriedenen Leuten in der Nähe der Mauer. Aber ich erinnere mich an eine kleine Anekdote, vielleicht eine kleine Dummheit. In diesen Tagen ist es zufällig geschehen, dass die Mauer des Irrenhauses von Pamplona auch fiel. Josephine, wo warst du, als die Berliner Mauer fiel? Als die Berliner Mauer fiel? Oh, damals arbeitete ich als Lehrerin an einem Gymnasium in Pamplona. Und woran hast du als erstes gedacht, als die Nachricht von der Maueröffnung kam? Eigentlich nur an Personen, an nichts anderes. An Personen, die ich gut kannte und ich sehr liebte. Besonders an Frau Ina, eine alte Dame, die ich in Stuttgart kennengelernt hatte. Nach dem Krieg hatte sie alles verloren, Mann und ein großes Unternehmen. Ihr Mann war der Besitzer einer Hutfabrik in Ost-Berlin. Vor dem Krieg waren sie reich, vornehmen, elegant. Doch als ich die Dame Frau Ina besuchte, war sie arm und sehr alt. Aber elegant und wunderschön war sie immer noch. Und wie hast du den Tag der Maueröffnung erlebt? Ein bisschen traurig. Ich dachte, zu spät. Frau Rina war seit vielen Jahren schon tot. Alle Beiträge lest ihr in unserem Subblog. Bitte einsteigen. Vielleicht auch mal etwas enger. Wir wollen doch einfach nur zusammen sein. So, das war es für heute. Nächster Sendetermin übernächsten Dienstag, also am 24. November. Wir wünschen euch schöne Tage und hoffen, dass ihr nächstes Mal wieder reinhört.